Die Delegation vom Rat des Kim Il-sung und Kim Jong-il-Fongs und dessen Mitgliedern besuchte Mangyongdae, Geburtsort des Präsidenten Kim Il-sung. Sie besichtigte auch das staatliche Geschenkmuseum, das Naturmuseum, den zentralen zoologischen Garten und den Schülerpalast Mangyongdae.